der Mut auf den Himmel entgegen doch stand. Da schwur er beim Eisen ganz zornig und kalt, den Feinden zu weisen die deutsche Macht. Besen das Land reingemacht, du heiratst das Samen.